Interesse, da machen sie sich schwer. Doch bist du arrogant, renn sie dir hinterher. Gestern hatte ich nix, ja, mein Geschenk war leer. Heute hab ich alles, heute bin ich Millionär. Ja, das Leben ist nicht fair, doch ich wusste, ich schaff es. Denn Gott sei Dank, Gott sieht alles, auch wenn du nicht mehr da bist. Das Leben geht weiter, ich wünsche nur das Beste. Du wünschst, dass ich scheiter, aber alles kein Problem. Du wolltest doch gehen, Baby, brauchst die Wahrheit nicht verdrehen. Ich kenn dein Lächeln, ich kenne deine Tränen. Deine tausend Gesichter hab ich alle schon gesehen. Ja, du solltest dich schämen für deine ekelhafte Drecksart. Oder denkst du, es war einfach, als du weg warst? Aber heute fahr ich S-Glas und mach mehr Scheine als ein Chefarzt. Geh der Weg, ich geh mein. Ja, die Sonne geht auf und wir tanzen im Schnee, lelele. Baby, ich bleib besser allein. Ich komm schon klar, Baby, ist schon okay, schon okay. Geh der Weg, ich geh mein. Ja, die Sonne geht auf und wir tanzen im Schnee, lelele. Baby, ich bleib besser allein. Ich komm schon klar, Baby, ist schon okay, schon okay. Ja, du bist gegangen und du hast mich verkauft. Und sag nicht, dass ich lüge, Baby, ich hab noch den Verlauf. Ja, du wurdest frisch, ja, ich wurde laut. Ja, ich hab für uns gekämpft, doch du hast nicht an uns geglaubt. Warum hab ich dir vertraut? Warum hab ich dich geliebt? Warum hast du das versaut? Womit hab ich das verdient? Deine Art, sie regt mich auf, ja, sie macht mich aggressiv. Doch ich laufe bei mir mit deinem Lächeln, wenn man sich mal sieht. Doch du solltest dich hin für deine ekelhafte Drecksart. Oder denkst du, es war einfach, als du weg warst? Aber heute fahr ich erst Glas und mach mir schöner als ein Chefarzt. Geh der Weg, ich geh mein. Ja, die Sonne geht auf und wir tanzen im Schnee, lelele. Baby, ich bleib besser allein. Ich komm schon klar, Baby, ist schon okay, schon okay. Geh der Weg, ich geh mein. Ja, die Sonne geht auf und wir tanzen im Schnee, lelele. Baby, ich bleib besser allein. Ich komm schon klar, Baby, ist schon okay, schon okay. Ich geh mein. Ja, die Sonne geht auf und wir tanzen im Schnee, lelele. Baby, ich bleib besser allein. Ich komm schon klar, Baby, ist schon okay, schon okay. Geh der Weg, ich geh mein. Ja, die Sonne geht auf und wir tanzen im Schnee, lelele. Baby, ich bleib besser allein. Ich komm schon klar, Baby, ist schon okay, schon okay.